Sicher kennen Sie schon diese reflexiven Verben. Sich ausruhen, sich erholen, sich duschen. Wiederholen Sie nun diese Sätze mit dem Reflexivpronomen nach dem Signal. Ich erhole mich. Du erholst dich. Er erholt sich. Wir erholen uns. Ihr erholt euch. Sie erholen sich. Kennen Sie auch diese vier Verben? Hören Sie die Erklärungen. Sich entspannen. Das heißt, sich erholen und ruhig werden. Sich abkühlen. Das heißt, machen, dass die eigene Körpertemperatur niedriger wird. Sich hinlegen. Das heißt, sich flach auf etwas legen. Sich aufsetzen. Das heißt, aus einer liegenden Position in eine sitzende Position kommen.